Tu veux y aller? Caméra. Oui, Luc, mon chéri. Oui, alors je voulais vous demander pour l'éclipse. Ah, c'est dans 2 heures. Bon. Oh ben non, je n'ose pas. Ah, non, je n'ose pas. Hat sich ihr Bild eigentlich verändert, Barbara, nach dieser Filmarbeit? Oui, bien, nous nous verrons demain. Ich kann nicht sagen, dass das Bild, das ich von ihr hatte, sich geändert hat, weil ich kein Bild von ihr hatte davor. Ich glaube, das war ein sehr abstraktes Bild, was ich hatte. Die französische Schauspielerin Jeanne Balibar. In Deutschland kennt man sie aus Inszenierungen von Frank Castorf. Für ihre Darstellung im Kinofilm Barbara von Mathieu Almaric erhielt sie 2018 die renommierte Auszeichnung César. Und es war für mich genug, dieses abstrakte Bild einer verliebten Frau irgendwie zu haben. Man muss nicht die Künstler kennen. Das ist das Schöne. Und sie sind weit weg. Die Frau in Schwarz. Die Chansonnière Barbara. Geboren 1930 als Monique Cerf. Ein Star, eine Ikone, die aus der Kulturgeschichte Frankreichs nicht mehr wegzudenken ist. Feature von Jean-Claude Kuhner. Je fais ce que je veux, mais alors vraiment ce que j'aime, essentiellement que ce que j'aime. Et ça c'est merveilleux, c'est un privilège qu'il faut payer d'une façon ou d'une autre. Ich mache, was ich will und genau das, was ich liebe. Das ist wunderbar und ein Privileg, für das man auf die eine oder andere Weise bezahlen muss. Moi, j'aime chanter, j'aime ich mag singen und alles, was damit zu tun hat. Lieder sind wie eine Kurzgeschichte, ein Blitz, ein Gemälde. Ich bin verliebt ins Chanson. C'était il y a 3 ans, en fait. J'ai entendu un best-of dans une voiture. Ich habe in London in einem Auto ein Best-of von Barbara gehört. Mika, 1983 geborener libanesisch-britischer Popsänger, der lange in Frankreich gelebt hat. Ich konnte es kaum glauben, dass es jemanden gab, der Traurigkeit, Freude, klassische Musik, Chanson-Tradition und Lyrik auf so schöne Weise verbinden konnte. Und so rein. Une découverte comme ça. Das hatte auf mich damals 25-Jährigen eine ungeheure Wirkung. Ich habe einige Monate lang nur noch Barbara gehört, um zu verstehen, woher sie kam und wie sie das machte. Und wie es sein kann, dass Leute meiner Generation sie nicht mehr kennen. Das hat mich sehr gewundert. Die ganze Welt müsste Barbara kennen. Es gibt Piaf, es gibt Brel und Barbara. Pourquoi est-ce que les gens ne connaissent pas Barbara? Warum kennen die Leute sie nicht? Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire je t'aime, je ne peux pas, je ne peux pas. Je l'ai dit tant de fois pour rire, et on ne rit pas de ces mots-là. Aujourd'hui que je veux le dire, je n'ose pas. Je n'ose pas, alors j'ai fait cette musique qui mieux que moi te le dira. J'ai très peu d'amis, mais non, j'ai très peu d'amis. Mais je crois que j'ai beaucoup de relations. Ich habe sehr wenige Freunde, aber ich glaube, ich habe viele Beziehungen. Je ferai le mieux et le pire, mais je ferai n'importe quoi. J'ai pas d'impresario? Non. Ich habe keinen Agenten. Mais je ne sais pas parce que les impresarios. Nicht, dass ich mich dafür nicht interessiere. Es ist eher so, die interessieren sich nicht für mich. Je sais pas, ils disent que je suis étrange, moi. Ich sei merkwürdig. Ich verwirre sie. Sie wissen nichts mit mir anzufangen. Und ich sage, lasst mich doch einfach nur singen. M'ont tous connu comme avant. Ils s'en rappellent. Autant de l'eau et du pain noir sans Mirabelle. Ils ont tous partagé leur tartine beurrée et couché dans leur lit mes longues insomnies. Et moi j'ai beau chercher, enfin j'appelle. Also sie war eine unglaublich schnelle Frau. Sie hat wahnsinnig schnell geredet. Und das war für mich vielleicht die Hauptarbeit in diesem Film, Barbara. Weil ich bin aus Natur extrem langsam und sie ist das Gegenteil davon. Alors là, j'ai une grande colère et j'étais aussi très bonne foi. J'étais très bonne foi parce que quand j'ai des colères, c'est pas pour moi, c'est aussi pour le public. C'est-à-dire que si je chante sur un piano dont il sort pas un son, c'est quand même assez difficile pour moi de chanter. Il y a eu aussi l'histoire du tabouret. Vous savez que je m'accompagne au piano et que donc je m'assois sur un tabouret, ce qui me paraît assez normal. Irgendwann habe ich bemerkt beim Singen, diese Songs, die kann man nicht singen, wenn man sie langsam singt. Weil wenn man das so macht, dann ist es so traurig. Also man muss irgendwie schneller sein als die Tränen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war es eigentlich der Grund, warum sie so schnell war. Sie hat genauso geredet im privaten Leben, wie sie auf der Bühne und beim Singen geredet hat. Also man hört, dass ihre Musik eigentlich eine Verlängerung von ihrer eigenen privaten Rede ist. Sie singt so, dans les paniers d'osier de la salle des ventes, und sie spricht auch so. Alors maintenant je vais vous dire que j'ai pris un petit peu comme ça. Und diese Musik, also die wirklich die Musikalität von ihren Songs, ist die Musikalität von ihrer Art zu reden im normalen Leben. Wenn sie sich die Zeit genommen hätte und nicht so viele Wörter in einer Minute reingestopft hätte, wäre sie vielleicht viel zu traurig gewesen. Bei dem Ganzen ja doch, denke ich, sehr viel Traurigkeit unterliegt, oder? Der Person Barbara. Ulala. Furchtbare Traurigkeit, ja. Also ihre Geschichte ist erstmal schon extrem traurig. Ce jour-là, ma vie avait véritablement changé. An jenem Tag hat sich mein Leben buchstäblich geändert. Der Konzertpianist Alexandre Tarot hat eines der letzten Konzerte von Barbara noch selbst miterlebt und 2017 eine musikalische Hommage an sie eingespielt. C'est que j'avais vu sur scène une artiste hors du commun. Auf der Bühne habe ich eine außergewöhnliche Künstlerin erlebt. Danser comme personne. Wie sie tanzte. Vous demanderiez à une autre personne, même une bête de scène, de danser comme elle le faisait, ce serait absolument ridicule. Man könnte jede Rampensau bitten, so zu tanzen, es wäre völlig lächerlich, aber bei ihr, pourtant, elle était sublime. War es himmlisch. Ça se passe au Châtelet. Das war im Théâtre Châtelet. Ce théâtre qui, on avait perfekt für sie. Était construit pour elle, un grand théâtre à l'italienne, 2800 ein italienisches Theater mit 2800 Plätzen. Die Leute schrien, bevor sie überhaupt die Bühne betrat. Et il y a eu cette introduction qu'elle a gardé pour tous ses Konzerte fing immer gleich an. Ich kann es hier mal spielen. Très chargé d'émotions, mit diesem Intro voller Spannung und Emotion. Là, elle rentrait côté court avec un regard perçant. Dann der Auftritt von ihr, eine scharfe Kopfbewegung, wie der Blitz. Ihre Augen, wie Blitze. La main de Dieu laisse la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils. Monique Cerf ist schon als Kind besessen davon, eines Tages Pianistin oder Sängerin zu werden. Sie nimmt klassischen Gesangsunterricht am Pariser Conservatoire, will aber zum Chanson. 1950 lässt sie alles stehen und liegen und reist aus. Nach Belgien, weit weg von ihrer Familie und Paris. En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de vos. Sie tingelt nahezu mittellos durch die Cafés von Brüssel und Charleroi, erst unter dem Künstlernamen Barbara Brodsky, nach ihrer aus Odessa stammenden Großmutter Varvara Brodsky, dann als Barbara Brody und 1953 schließlich Barbara. Noch singt sie keine eigenen Chansons. Xerf Barbara, chantant dans un café, et son salaire était un sandwich et un verre de vin rouge. Monique Xerf Barbara sang in einem Brüsseler Café. Ihr Gehalt ein Sandwich und ein Glas Rotwein. Jean-François Fontana, Schriftsteller und Mitherausgeber zahlreicher Barbara-Biografien. Mais elle essayait de chanter partout elle sie hat es überall probiert. Bei ihr kann man von einer echten Berufung sprechen. Sie wollte einfach nur singen, gegen jeglichen Widerstand. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur, Vladipokir Lux à Cervantes. Je l'ai vu entrer, c'était une femme grande, assez grosse, si j'ose dire, elle était enveloppée, comme on dit, et alors... Ich sah, wie eine große Frau hereinkam, ziemlich dicklich, barfuß und in schwarze Tücher gehüllt. Mit Berberschmuck, der in ihren Armen nur so klackerte, mit großen Ohrringen und so weiter. Das war 1951. Claude Sluys, ein junger Anwalt, hat Barbara in Belgien gefördert und wurde 1953 ihr erster Ehemann. Barbara machte kleine Auftritte im Bundal, einer Studentenkneipe. Ich muss dazu sagen, dass sie damals längst noch nicht so gut war wie später. Weder was die Technik noch was das Repertoire betraf. Sie wurde ausgepfiffen. Man warf Aschenbecher nach ihr. Es war furchtbar. Sie stand da, breitbeinig, mit erhobenen Armen, wie eine Gekreuzigte. Es war erbärmlich. Da habe ich sie erstmal ans Klavier gesetzt und ihr bessere Lieder verschafft. Et tout d'un coup, elle dit, je ne sais pas si dans 3 ou 4 mois je chanterai encore, parce qu'elle commençait déjà un petit peu à écrire. Sie sagte einmal, keine Ahnung, ob ich in 3, 4 Monaten überhaupt noch singen werde. Sie hatte damals erst zögerlich angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Jean-Jacques Debout, französischer Chansonnier, Textdichter und Komponist. Mais on sentait qu'elle avait le trac, on sentait qu'elle croyait pas encore en elle. Sie war voller Selbstzweifel. In jungen Jahren leiden viele später erfolgreiche Künstler darunter und brauchen die Unterstützung anderer. Sie hatte Vertrauen zu sich als Sängerin, nicht aber als Liedermacherin, womit sie uns später dann alle so überrascht hat. Es war Jacques Brel, der sie zum Schreiben und Weitermachen drängte. Ich erinnere mich, wie er ihr sagte, sie sei doch nicht dümmer als die anderen. Also, warum wolle sie aufhören? Das sei ungerecht. Es sei denn, sie wolle aufhören, um uns zu bestrafen. Ou alors c'est que tu veux nous punir de quelque chose. Die Ehe mit Claude Sluys zerbricht nach 2 Jahren. Barbara kehrt 1955 endgültig nach Paris zurück. Sie macht sich auf die Suche nach Engagements in den populären Kabarets der Rive Gauche. 1958 wird sie in der Écluse engagiert. Der Vertrag von Monat zu Monat verlängert. Am Ende singt sie dort 6 Jahre lang. Die 3 Jahre ältere Chansonnière Juliette Gréco. Wir gehörten beide zum selben Label. Elle avait enregistré un disque souple. Sie nahm gerade eine Schallplatte auf mit leichter Musik. Man sagte mir, hier ist ein Mädchen, das Lieder schreibt, hören Sie sie an. Vielleicht haben Sie Interesse, dit, Ihre Lieder zu singen. C'est une fille qui écrit des chansons, si ça vous intéresse. Elle était absolument, totalement inconnue, vraiment, totalement inconnue. Damals war Barbara noch vollkommen unbekannt. Le public de l'Écluse n'était pas un public énorme. Das Publikum des Écluse mit seinen nicht mal 100 Plätzen war ja eher ein kleines. Ich hörte mir die Chansons an und mir wurde sofort klar, diese Lieder muss Barbara selber singen. Elle doit chanter, elle, ses chansons. C'est elle. Voilà. C'est pas moi. Parce que personne ne les chante comme elle. Weil sie unvergleichlich sind. Parce qu'elle n'a besoin de personne. Und niemand anderen benötigen. Parce qu'elle est elle. Parce sie qu'elle ist, was sie singt. Elle écrit ce qu'elle est. Sie schreibt, wer sie ist. Elle écrit avec son sang, mit ihrem Blut, ihren Tränen, ihrem Lachen. Alors, pourquoi est-ce que j'irais mettre mon grain de sel là-dedans? Was soll ich da noch hinzufügen? Ihre regelmäßigen Auftritte um Mitternacht in dem winzigen Cabaret Écluse lassen Barbara allmählich bekannt werden. Au revoir. Nous étions bien ensemble. Au revoir. Das Publikum besteht aus Studenten, Poesie- und Chansonliebhabern, Theaterleuten und auch Menschen aus der Politik. Man nennt sie die Chanteuse de Minuit, die Mitternachtssängerin. Ein Hauch des Geheimnisvollen umgibt die schwarz gekleidete Sängerin mit ihrem inzwischen schmalen Gesicht, den mandelförmigen, dunklen Augen und dick aufgetragenen Lidstrichen. Jacques Brel, ihr Freund, dessen Lieder sie singt, ermutigt sie weiter zum Schreiben. 1964 schließlich erscheint ihr erstes Album mit eigenen Liedern und wird schlagartig ein Erfolg. En général, je chante beaucoup de chansons d'humour. Ich singe viele amüsante Lieder. Que je ne sais pas écrire dans l'humour. Je pense que j'ai pas kann selber aber keine schreiben. Oh, quand je dis j'écris des chansons d'amour, non, enfin j'ai fait peut-être ein paar Liebeslieder habe ich geschrieben. Oui, bien sûr, moi j'aime vivre. Quitter peut-être pour longtemps, très longtemps. Oui. Liebe ist ein zentrales Thema, worüber Barbara immer wieder singt. Von allen Aspekten. Von Glück und Sehnsucht, Eifersucht und Trennung. Inspiriert von ihren eigenen Erfahrungen. Und dann fing ich an, Lieder selbst zu schreiben. Wie machen Sie das, fragt man mich. Ganz einfach. Ich schreibe sie mit meinem Leben. Barbara hatte viele und leidenschaftliche Affären, darunter mit dem Diplomaten Hubert Ballet, der an der Elfenbeinküste wohnte und Barbara am liebsten ganz für sich haben und deshalb vom Singen abhalten wollte. Barbara, das war eine sehr große Leidenschaft. Ich lebte an der Elfenbeinküste in Abidjan. Das hat mich von der Bohnenstange mit der schönen Stimme entfernt. Mal sahen wir uns, dann wieder nicht. Ich kam nach Paris, sie nach Abidjan. In Abidjan, auch in ihrer Umgebung, fragte man sie, was ist denn mit ihrer Karriere los? Sie müssen doch arbeiten. Ich wollte sie auch bitten, ob sie ein paar Texte lesen von Barbara. Das ist aus ihrer Autobiografie. Klar. Hier. Er schlägt mir vor, also Hubert Ballet, endgültig zurückzukommen, wenn ich mit dem Singen aufhöre. Eifersüchtig, besitzergreifend, furchtbar. Also endgültige Trennung. Im Flugzeug kommen mir eine kleine Melodie und vier Sätze. Es ist der Anfang von Die, quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir par ici beau dans nein, nein und nochmals nein. Von nun an bin ich allein. Ich entscheide mich für das Leben einer Frau, die singt. Ja, das war ihr Los, aber vielleicht gar nicht, weil sie eine Sängerin war, sondern aus anderen Gründen. Aber das ist, wie sie sich selber die Geschichte erzählt hat. Aber Sie sehen also da auch gar nicht jetzt eine Frau, die in einer Zeit, wo es vielleicht wirklich noch schwer war, sich so durchzusetzen als Künstlerin, da eigentlich einen fast modernen Anspruch stellt. Nee, ich glaube nicht, dass Privatleben oder diese Art von bürgerlichem Privatleben aufzugeben ist keine Notwendigkeit. J'imagine que les hommes qui l'ont côtoyée ont dû souvent penser qu'elle n'était pas facile à aimer. Viele Männer, die sie geliebt haben, mussten sicherlich gedacht haben, dass das nicht einfach war mit ihr. Elle avait pas la décontraction. Boris Cyrulnik, Psychiater, der im Zuge seiner Resilienzforschung über Barbara geschrieben hat. On sait que les enfants qui ont été des enfants cachés. Man weiß, dass Kinder, die sich während des Krieges verstecken mussten, also verfolgte Kinder, die man umbringen wollte, sich später nur schwer auf feste Beziehungen einlassen. Sie ziehen es vor, alleine zu bleiben. Barbara hatte ein enormes Bedürfnis nach Liebe, nach Geben und Empfangen. Aber im Alltag konnte sie mit dauerhafter Liebe schlecht umgehen. Ich trete wieder in der Ecluse auf und singe Die Choreographie. Aber ich wage ein Jahr lang nicht zu sagen, dass ich es geschrieben habe. Bis da habe ich ausschließlich von Männern komponierte Liebeslieder gesungen. Nun kann ich endlich als Frau über die Liebe singen. Auch wenn diese Liebeslieder vom Gleichen handeln, reden wir Frauen auf ganz andere Art und Weise über die Liebe. Amoureuse, amoureuse, tellement amoureuse. C'est vrai, alors le cri du ciel n'est plus si gris. C'est vrai, alors le poids des jours n'est plus si lourd. C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu ris. C'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu vis. Car il est là, oui il est là. Wenn man sich diese Fotos anguckt, wie sie sich gekleidet hat, auf der Bühne, aber auch im echten Leben, da hat sie mit der Figur von Nosferatu gearbeitet. Diese großen Kragen, dieses Schwarze, eine stilisierte Figur, die sie durch das Kostüm immer wieder wiederholt hat. Hallo, bonjour. C'est Barbara la chanteuse, parce qu'elle s'annonçait toujours comme ça. Mais même à la fin de sa vie, elle annonce comme si on ne savait pas qui c'était. Bon, c'est Barbara la chanteuse. Hallo, hier ist Barbara, die Sängerin. Sie hat sich am Telefon immer so gemeldet, bis ans Ende ihres Lebens. Als wüsste man nicht, wer Barbara ist. Marie Chay, Barbaras langjährige Sekretärin. Madame, et elle me dit, voilà, j'ai absolument besoin d'une secrétaire, donc j'ai décidé que ce serait... Bei ihrem ersten Anruf meldete sie sich genauso und sagte, sie bräuchte unbedingt und sofort eine neue Sekretärin. Sie wolle mich, wann ich anfangen könne. J'ai un travail, je peux pas. Aber Madame, ich habe bereits eine Arbeit, meinte ich. Mais je vous offrirai, combien vous gagnez? Je dis, écoutez, je peux pas. Was ich denn verdiene? Je vous donne le double. Sie wollen mir das Doppelte geben. So hat es angefangen. J'ai pas pu résister. C'était comme une espèce de. Ich konnte dem einfach nicht widerstehen. Je me suis même pas dit, est-ce que c'est bien pour moi? Habe es mir nicht mal lange überlegt. Ich war ja erst 24 Jahre alt. J'avais 24 ans alors. Hein? C'est Régine qui me l'a présenté. J'étais très jeune et Régine, c'est la première vedette que j'ai habillée. Die Chansonsängerin Régine hat mir Barbara vorgestellt. Ich war noch sehr jung. Die Kostümbildnerin Mien Versch, die auch für das renommierte Revue-Theater Moulin Rouge arbeitet. Barbara, lui dit, je t'ai vu hier à la télé, tu avais une belle robe. Barbara kam und meinte zu Régine, sie habe ein tolles Kleid angehabt. Da wies die auf mich. Sie hat es genäht. Da drehte sich Barbara zu mir um und sagte, Madame, ich sage Ihnen, Sie haben großes Talent. Sie haben gar nichts zu danken. Wenn ich das sage, dann ist das auch so. Ui, dachte ich da. Die gefällt mir aber gar nicht. Ich möchte sie unbedingt als Kostümbildnerin haben. Mir machte sie ja ein bisschen Angst. Sie sagt mir, sie mag schwarz. Ja, das mag ich auch. Sie zeigte mir ein paar Kleider, die sie mochte. Das da ist ganz schön, sagte ich zu ihr. Hier, ich schenke es Ihnen. Dann sitzen wir beim Kaffee und ich meinte zu ihr, dieser Ring sei sehr schön. Hier, nehmen Sie ihn. Ich schenke ihn Ihnen. Als ich nach Hause zurückkehrte, sagte ich, diese Frau ist völlig verrückt, aber wundervoll. Schwarz ist eine fantastische Farbe. Zunächst glaubte ich, es sei nicht wichtig, dass man meinen Körper sieht. Doch dann habe ich gelernt, ihn einzusetzen. Dann was anderes Bemerkenswertes ist ja auch die Körperlichkeit von Barbara. Wie war das für Sie? Ja, diese Körperlichkeit ist, das ist die Körperlichkeit einer Tänzerin eigentlich. Das ist, glaube ich, der Grund, warum der Maurice Béjart sie so wahnsinnig bewundert hat. Die war wirklich eine Tänzerin. Sie spielt mit ihren Beinen, mit ihren Händen, mit ihren Augen, wie eine balinesische Tänzerin. Und was hat Ihnen das so erzählt, indem Sie versucht haben, diese Gestik nachzuempfinden von Barbara? Diese Gestik hat viel mit Freiheit zu tun, glaube ich. In einem Leben, das für sie wenig Freiheit hatte eigentlich, weil die Musikindustrie ihrer Zeit las überhaupt keine Freiheit zu den Sängern. Die müssten wie Schweine arbeiten das ganze Jahr durch auf der Straße und in allen kleinen Städten Frankreichs zu singen und Platten rauszugeben und so weiter. Das ist überhaupt kein Leben der Freiheit. Und dann hatte sie diese Figur, die immer dieselbe war. Also ihre Figur war auch ein Gefängnis. In diesem Raum von Zwang war die Physikalität für sie und vielleicht auch die Sexualität ein Moment, wo sie alle Freiheit hatte, wo sie einfach noch dem Impuls folgen konnte. Okay, heute kommst du mit mir zu meinem Hotelzimmer, morgen bist du weg. Wieso, der Arm geht so oder das Bein? Barbaras Popularität nimmt stetig zu. Sie singt eigene Chansons und bringt sie ab 1964 auf Schallplatte heraus. Längst füllt sie nicht mehr nur winzige Kabarets, sondern große Säle. Schließlich die Auftritte in den heiligen Hallen des Chansons, im Bobineau und im Olympia. 1969, am letzten Abend ihrer erfolgreichen Konzertreihe im Olympia, unterbricht sie den Applaus und schockt ihre Fans. Heute Abend ist es das letzte Mal, dass ich hier singen werde. Wenn ich jetzt sage, dass ich aufhöre, dann heißt das nicht, dass ich mit meinem Beruf breche. Ich will nur nicht mehr diesen regelmäßigen Kreislauf an Tourneen und Konzertreihen. Ich will nur noch das machen, was ich wirklich will. Sie tritt dennoch weiterhin auf, wann sie will. Und macht neben ihren Liedern nun auch Film- und eigene Theaterprojekte. Mit Jacques Brel, mit dem Choreografen Maurice Béjart, später mit dem Schauspieler Gérard Depardieu. 1970 schreibt Remo Forlani für Barbara das Theaterstück Madame, das aber keinen großen Erfolg hat. Das ist nicht gut geworden. Es gab keinen Regisseur. Sie war ja bereits ein enormer Star, wollte alles bestimmen. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Sie sang 4-5 Lieder. Es spielte in einem Bordell. Sie als Chefin. Nur kurze Zeit später landet Barbara mit ihrer Platte L'Aigle Noir aber schnell einen neuen Publikumshit. Dass es in dem Titelsong um ein düsteres Kapitel ihrer Kindheit geht, verstehen die Hörer damals nicht. Le noir, lentement, les ailes déployées, lentement. Je vais dire, elle avait sa propre religion. Sie hat es selbst einmal gesagt. Ihre Religion, das ist das Singen. Nie hat sie von sich gesagt, sie sei jüdisch oder verfolgt oder auf der Flucht gewesen. Je suis juive, on nous a persécuté ou on a changé de maison quand j'étais petite. Vous voyez, ça n'est jamais évoqué. Darüber sprach sie nie. Et je trouve ça formidable, parce que justement, elle avait pas besoin de ça. Das fand ich bewundernswert, dass sie davon keinen Gebrauch machte. Nous étions en tournée avec Barbara. Là, on allait sur Grenoble. Wir waren auf einer Tournee und auf dem Weg nach Grenoble fuhren wir an einem Wegweiser in Richtung Saint-Marcellin vorbei, vielleicht 6-7 Kilometer entfernt. Barbara, qui somnolait à l'arrière, Barbara fragte plötzlich, ist das etwa mein Saint-Marcellin? Saint-Marcellin, c'est mon Saint-Marcellin à moi. Je veux y aller. Wir hatten keine Ahnung, wovon sie sprach. Sie kannte den Weg zu dem Haus, das ein bisschen außerhalb lag. Es war niemand da. Sie ging um das Haus herum und kam weinend zurück. Es war das erste Mal nach 1943, dass sie diesen Ort ihrer Kindheit wieder sah. Am selben Abend noch begann sie am Klavier während der Probe an einer Musik herumzuprobieren. Und ich dachte noch, ach, was macht sie denn da? Das kenne ich ja gar nicht. Diese Chanson finde ich wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schlimm. Longtemps après, le coteau larmoyant se dressant, comme au passé, j'ai marché les temples. Ich hatte Unrecht, ich bin zurückgekommen in diese in der Ferne verlorene Stadt, in der ich meine Kindheit verbracht habe. Ich hatte Unrecht, ich wollte ihn wiedersehen. Den Hang über den abends blau und grau der Schatten des Schweigens glitt. Mit glühenden Schläfen ging ich dort entlang, glaubte unter meinen Schritten die Stimmen von früher zu ersticken, die uns nicht loslassen und wieder auftauchen, um die Totenglocke zu läuten. Warum nur kehrte ich zurück? Der Abend sinkt hernieder, warum nur kam ich wieder, wo meine Vergangenheit mich kreuzigt. Sie schläft auf ewig, meine Kindheit. Pourquoi suis-je donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie, elle dort à jamais mon enfant. Diese Chanson ist für mich unerträglich. Ach Gott. Oh. Elle a dit, je suis libre parce que je chante. Sie hat selber gesagt, ich bin frei, weil ich singe. C'est-à-dire qu'elle a eu une enfance très. Wenn man sehr unglücklich ist, dann kann man sich entweder in die Poesie flüchten oder sterben. Sie hatte eine sehr schwere Kindheit wegen des Krieges, aber auch wegen ihres Vaters. Sie benennt das zwar nie deutlich, aber man versteht es dennoch. Das bedeutete für ihr Leben entweder Zerstörung oder sich in den Traum zu flüchten und aus den Verletzungen etwas zu machen. Juliette Gréco. Sie hat viel zu spät darüber gesprochen. Mon père incestueux était quand même très très très douloureux. Einen inzestuösen Vater zu haben, das ist ganz schön schmerzhaft. Sie hat sehr gelitten und müsste doch eigentlich fürs Glück geradezu prädestiniert sein. Es scheint so, dass sie das nie ganz erreicht hat. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Nantes. Et dans ce cas-là, elle transforme l'horreur en poésie. Da verwandelt sie den Horror in Poesie. Man ist von dem Lied so gefangen, weil sie darin nichts direkt anspricht, sondern es nur poetisch andeutet. Die Poesie hilft, den Horror zu überwinden. Est faite pour surmonter l'horreur. Madame, finden Sie sich ein, 25 Rue de la Grand-Jolou. Kommen Sie schnell, es besteht wenig Hoffnung. Er möchte Sie sehen. Als ihn die letzte Stunde schlug, nach vielen Jahren des Umherirrens, kehrte er in mein Herz zurück. Sein Schrei zerriss die Stille, seit er fortgegangen war. Lange hatte ich auf ihn gewartet, diesen Vagabund, diesen Verschwundenen. Nun war er zu mir zurückgekehrt. Tout ce qui était souvenir d'enfance, on pouvait pas en parler. Alles, was mit Kindheitserinnerungen zu tun hatte, darüber durfte man nicht mit ihr sprechen. Votre enfance, etc. Et elle dit, je n'ai pas. Elle répondait quelque chose comme, je n'ai pas eu d'enfance. Wenn Journalisten mal nach ihrer Kindheit fragten, entgegnete sie, ich hatte keine Kindheit. Sie wollte nicht an diesen Schmerz erinnert werden, an diese Wunde, ihre Verletzungen. Bon, bah, il y en avait des blessures, oui, bien sûr. Erst in ihrer 1998 nach ihrem Tod erschienenen, fragmentgebliebenen Autobiografie »Es war einmal ein schwarzes Klavier« äußert sich Barbara zu ihren Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs. Wie sie als Kind einen Fliegerangriff auf einen Zug mit vielen Toten überlebte. Wie sie mit ihrer Familie auf der Flucht war und sich verstecken musste. Schließlich, wenn auch sehr knapp, vom Inzest. Ja, das muss man respektieren. Sie wollte nicht mehr erzählen. Okay. Das ist das, was sie sagen wollte. Das, was sie da gesungen hat. Elle chantait toujours à l'écluse, hein. Et là, il y a un jeune garçon, damals, als sie noch in der Écluse auftrat, kam eine Zeit lang jeden Abend ein junger deutscher Student ins Kabarett. Gunther Klein hieß er. Sa timidité, il est allé lui demander si elle aimerait venir. Eines Abends überwand er seine Schüchternheit und fragte sie, ob sie nicht nach Göttingen kommen würde. Sa première réponse a été non, jamais je mettrai les pieds en Allemagne. Bon. Barbara lehnte ab, um keinen Preis wollte sie auch nur einen Fuß nach Deutschland setzen. Doch er war sehr hartnäckig und nett dabei. Tenace. Sie mochte Studenten sehr, junge Leute im Allgemeinen. Schließlich sagte sie zu. Ihre einzige Bedingung, einen schwarzen Stutzflügel gestellt zu bekommen. Einige Monate später, im Juli 1964, holt sie Gunther Klein vom Bahnhof in Göttingen ab und bringt sie ins Theater, wo sie noch am selben Abend auftreten soll. Auf der Bühne steht, nicht wie verabredet, ein schwarzer Flügel, sondern ein braunes, altes, schweres Klavier. Unmöglich, damit zu singen. Gunther, verzweifelt, erklärt mir, dass es seit dem Vorabend in Göttingen einen Streik der Klaviertransporteure gäbe. Plötzlich verschwindet Gunther und kommt mit 10 fröhlichen Studenten zurück, die allesamt sehr gut Französisch sprechen. Einer von ihnen kennt eine alte Dame, die sicherlich bereit wäre, ihren Konzertflügel zur Verfügung zu stellen. Die 10 Jungen bieten sich an, ihn herzuschleppen. Das Konzert beginnt mit 2 Stunden Verspätung. Es wird zu einem großen Erfolg. Spontan beschließt Barbara, einige Tage länger zu bleiben und zu singen. Sie verliebt sich in die Stadt und in die Menschen. In dem kleinen, an das junge Theater angrenzenden Park beginnt sie am letzten Nachmittag ihres Aufenthalts ein neues Lied zu schreiben. Göttingen soll es heißen und von den Eindrücken der Stadt und den warmherzigen Menschen erzählen. An ihrem letzten Abend trägt sie das Chanson zu einer noch unfertigen Melodie vor, erntet tobenden Applaus und euphorische Kritiken, die bis nach Frankreich durchdringen. Drei Jahre später singt sie es auch auf Deutsch. Paris besingt man immer wieder, von Göttingen gibt's keine Lieder, und dabei blüht auch doch die Liebe. In einer Zeit, in der Franzosen und Deutsche noch immer voller Misstrauen und Angst aufeinander schauen, trägt Barbara mit Göttingen wesentlich zur Annäherung der beiden Völker bei. Es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen. Sie singen in ihren Liedern nur das, was sie erlebt haben. Auch davon, dass sie zu viel Schlaftabletten genommen haben. Da haben wir Journalisten gleich gedacht, ah, da hat mal wieder jemand versucht, sich umzubringen. Barbara, 1973, während einer Tournee in Kanada, in der Sendung von Lise Payette auf CBC. Hätte ich es machen wollen, dann hätte ich wohl nicht das Vergnügen, heute mit Ihnen hier zu reden. Mit Kummer schreiben sich die besten Lieder. Les côtés sombres, c'est... Bon, c'est qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Ihre Schattenseiten, die Suizidversuche. Sie litt unter entsetzlichen Depressionen. Die glaubten, sie sei immer nur scherzhaft gewesen, haben sie nie krank erlebt oder wie sie die Wände hochging oder Schlafkuren absolvierte. Sie nahm recht viele Medikamente und da hat sie, ohne es zu bemerken, einmal zu viel Schlaf. Tabletten geschluckt. Manchmal war sie so am Ende, dass sie selbst um Einlieferung bat. Sie erholte sich und dann begann alles wieder von vorne. Es gab Momente mit ihr, da war sie sehr traurig und wollte mit niemandem reden. Und in anderen Momenten war sie unglaublich lustig. Sie war etwas depressiv. Sie lebt alleine, für eine Frau nicht gut. Der 2017 verstorbene Agent Barbaras, Charlie Marouani. Sie hat Suizidversuche unternommen. Gleichzeitig hatte sie einen enormen Lebensdrang. In ihrer Jugendzeit, was war denn das Wichtige mit Barbara für Sie? Ich glaube, die Intensität. Da war so ein Ausdruck der Intensität, die ich selber in meinen eigenen Gefühlen hatte. Und es war so wie so ein Spiegel davon. Die hat sehr viel über Einsamkeit gesungen und ich glaube, wenn man sich einsam fühlt, ist es sehr hilfreich, jemanden zu hören, der das erzählt. Barbara pflegte eine innige Beziehung zu ihrem Publikum. Die schönste Liebesgeschichte ihres Lebens, wie sie eines ihrer Lieder betitelte. Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes. Ihre Lieder begleiteten Generationen von Franzosen durch ihre Alltagsprobleme. Du temps des premières peines, l'or. 1981 bei der legendären Konzertreihe im Pantin kulminiert diese Beziehung zum Publikum zum rauschenden Fest. In einer Sendung mit Jacques Chancel zu ihrer Beziehung zum Publikum befragt, antwortete sie: Singen ist ein bisschen wie Sozialarbeit. Es öffnet auch Türen, weil Lieder alle betreffen. Was finden Menschen in den Liedern, ihren Alltag? Auch ich habe einen Vater in Nantes verloren. Auch ich habe einen Liebhaber verloren. Sie hatte ja offensichtlich eine sehr intensive Beziehung zum Publikum und das Publikum zu ihr. Mhm. Und ich frage mich, also hat das viel damit zu tun, dass sie sehr über sich auch singt und über Dinge, die alle betreffen, Liebe, Trennung, Einsamkeit? Nee, ich denke eher, es hat was mit etwas Schamanischem zu tun. Es gibt diese archaische Funktion, dass manche Leute können die Energie des Zusammenseins, des Erzählens zu einem Höhepunkt bringen. Und sie gehört dazu. Irgendwie verführt sie ein. Et ich raconte toujours que la plus belle soirée. Der schönste Abend, den ich als Musiker auf der Bühne mit Barbara verbracht habe, war der, als sie sehr angeschlagen war. Sie hatte keinerlei Stimme mehr. Sonst ließ sie sich in solchen Fällen immer eine Spritze geben und nach 2-3 Stunden war die Stimme wieder da. Aber diesmal hat das nicht funktioniert. Es war der Horror. So konnte sie unmöglich singen. Roland Romanelli, Akkordeonist, der zeitweise mit Barbara liiert war. Sie griff auf der Seitenbühne zum Mikrofon, um das Konzert abzusagen. Das Publikum reagierte überraschend und sagte: Uns egal, wir gehen nicht weg. Darauf betrat Barbara die Bühne, um dem Publikum zu beweisen, dass sie keine Stimme hatte. Und da begann das Publikum zu singen. Et on a fait toute la chanson avec les gens. Et pendant 2 heures, c'est les gens qui ont chanté, c'est pas Barbara. 2 Stunden lang hat das Publikum gesungen und nicht Barbara. Nous on était là, on jouait, on pleurait. Uns liefen auf der Bühne nur so die Tränen. So ergreifend war das. Miraculeux. Die Konzerte im Pantin, das waren die schönsten Konzerte überhaupt. Am letzten Abend hat das Publikum eine Stunde und 20 Minuten lang applaudiert und gesungen. Barbara kam schon im Bademantel raus. C'était magnifique. Je dirais pas que la résilience consiste à prendre sur soi. Ich würde nicht behaupten, dass Resilienz bedeutet, dass man das Leiden anderer auf sich nimmt. Aber wer resilient ist, also widrigen Lebensumständen trotzt, wird auch sensibel für das Leid anderer. Das führt oft zu einem übersteigerten Altruismus. Das heißt, ich verdiene mein Glück nicht, es sei denn, ich bezahle dafür. Deshalb verschenke ich, was ich verdiene. Barbara geht mit ihrem Geld so großzügig und verschwenderisch um, dass ihr Manager Charles Marouani ihre Einnahmen zeitweise verwalten muss. Sie engagiert sich früh in der AIDS-Krise, singt in Gefängnissen, besucht Kranke, die sie nicht kennt und richtet speziell eine Telefonnummer für sie ein, unter der sie Tag und Nacht erreicht werden kann. Die Tantiemen ihrer letzten CD spendet sie ACT UP, den Aktivisten, die sich damals für eine progressivere AIDS-Politik einsetzten. Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Ich wünschte, ich hätte dieses Lied nie schreiben müssen. Si c'est mes d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, si da, si donné. Il faut vraiment dire qu'elle a fait un boulot, mais inouï. Was AIDS betraf, inouï. Da hat sie eine unglaubliche Arbeit geleistet. Die Journalistin und LGBT-Aktivistin Hélène Azéra. Dans les hôpitaux, j'avais un ami qui était malade. Toc, toc, toc, c'est Barbara. Ich hatte einen Freund im Krankenhaus. Da pochte es an seiner Tür. Es war Barbara. Sie kannten sich gar nicht. Sie blieb eine halbe Stunde und hinterließ zwei Schecks. Sie ist den ganzen Flur abgelaufen mit dem Scheckbuch in der Hand. Als ich sie bei einem Interview daraufhin ansprach, bat sie mich, das nicht zu veröffentlichen. Denn dann könne sie diese Arbeit nicht mehr machen. Ich habe mich dran gehalten und nichts darüber geschrieben. Si vous en parlez, je pourrais plus faire ça. Donc je n'ai rien dit. Je voyais quitter la répétition, elle avait des patients. Sie verließ manchmal die Proben, um Todkranke aufzusuchen. Sie blieb bei ihnen bis zur letzten Sekunde. Am nächsten Tag kam sie wieder zur Probe, ohne geschlafen zu haben. Der Akkordeonist Sergio Tomassi. Elle tenait la main jusqu'à la dernière seconde. Sie saß bei unzähligen Sterbenden am Bett. Il y a un moment, on ne comprenait plus un mot de ce qu'elle disait quand elle chantait. Dann kam eine Zeit, als man kaum mehr ein Wort verstand, wenn Barbara sang. Sie meinte, ich bin im Moment dabei, meine Höhen zu verlieren. Diese Stimme ist keine Flöte mehr, sondern eher ein expressionistisches Saxophon. Ich mag sie sehr, so zerrissen wie sie ist. Und ganz anders als am Anfang, als sie wie eine klassische Flöte klang. Au début, on a une espèce de flûte classique. Fatigue. C'est la fatigue qui même des fois, si elle murmurait une note, on sentait que la note sortait pas. Auch wenn die Töne manchmal kaum rauskamen, waren sie dennoch von größter Intensität. C'est vrai que quand on a plus l'image, wenn man das hört, ohne sie dabei zu sehen, dann kann das natürlich sehr schmerzhaft sein. Avec un live, les choses peuvent être très douloureuses à entendre, effectivement. Barbara chantait comme quelqu'un qui veut vivre, mais elle chantait en dernier soupir. Barbara sang wie jemand, der leben wollte. Aber sie sang mit dem letzten Seufzer. Der Sänger Gilles Vigneault. Constamment, on l'entendait mourir. Man hörte sie in ihrer Stimme pausenlos sterben. Das war für jeden extrem beeindruckend. Et ça avait une séduction extraordinaire. J'ai son image au théâtre Léonard de Vinci. Ich besitze ein Foto des letzten Konzertes von ihr in Tour. Dort hat sie sich von uns ganz fröhlich verabschiedet. So als würde sie wiederkommen. Für uns war aber klar, das war's. Sie würde nie wieder auftreten. Aber sie war überzeugt davon, wiederzukommen. Nach ihrem letzten Auftritt in Tour im März 1994 zieht sich Barbara in ihr Haus in Précy zurück. Am 24. November 1997, die genauen Umstände sind bis heute nie restlos aufgeklärt worden, erleidet Barbara einen septischen Schock, dem sie im Alter von 67 Jahren erliegt. Ich habe noch nie an einer so bewegenden Beerdigung teilgenommen wie an der von Barbara. Hunderte junger Leute kamen. Les enfants sont mis à chanter des chansons de Barbara, c'est-à-dire une heure, und sie fing an zu singen. C'était incroyable, ils chantaient a cappella. Es war unglaublich. Toutes les chansons de Barbara, personne n'avait envie de partir. Sie sangen a cappella sämtliche Lieder von Barbara. Keiner wollte gehen. Alle weinten. Ihr hätte das bestimmt sehr gefallen. Elle a dû aimer ça. Il y aura du monde à l'enterrement, si l'on en croit les apparences, s'ils viennent tous à l'enterrement. Die Frau in Schwarz, die Chansonnière Barbara, Feature von Jean-Claude Kuhner. Es sprachen Jeanne Baliba, Jutta Hoffmann, Anne Müller und Christoph Gavenda. Ton Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz Oliver Martin. Regie Jean-Claude Kuhner. Redaktion Gabriela Hermer. Wir danken Radio Kanada und RTS Schweiz für ihre Unterstützung und das Überlassen von Interviews, unter anderem aus der neunteiligen Reihe Barbara en Noir et Blanc von Francis Legault. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.